So, Bochum, jetzt in der nächsten Stunde viel, viel Spaß. Hier ist aus Holland für euch Charlie Lohneis.

Warte. Ich höre gar nichts. Seid ihr noch wach, Bochum? Okay.

maar misschien moet ik gewoon Nederlands gaan praten tegen jullie. Hoe is het nou met jullie, Bochum? Wie geht's dir gut schön? Hoe is het nou met jou? Goed, boy. En die brauchen die Hände, Bochum! Fuck your mama, hey! Ja, dankeschön. Hostile is the music I can explain. Hostile is the music brought through my veins. Hostile is the music I... Soweit. Wir haben die Apartitions für euch, aber ihr seid alle zu weit weg. Ja, da kommen die Geier. Lega. Ihr seid noch alle zu weit weg. Echt. Komm, ihr Schmutzkanone. da hinten. Die faule Schweine aus Holland. Christmas! Wer von euch möchte das nächste T-Shirt? Frohe Weihnachten! Barcelona. I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you. Okay, Frankie und ich zählen bis drei. Und dann hören wir so ein leckeres, riesiges Schrei in diesem Puff, dass meine Unterhose oder meine Latte aus meiner Unterhose fällt. Eins, zwei, drei. Ja! Meine Oma! Und wir brauchen die Hände dazu. T-Shirt ist schon fucking go. Wir haben ungefähr so 2,5 Stunden gebraucht nur für diese Nummer. Wir haben so den Anfang gemacht, ein bisschen aufgebaut. Und jetzt ist es endlich soweit, dass es losgeht. Frank, meine leckere Puta, komm mal hier. Ja. Seid ihr bereit, Bochum, oder nicht? Okay, geht's los. Ja. Meine leckere Oma. Immer das Gleiche. Und die Hände! und lasst die Leute zu Hause mal hören, wie laut ihr singen könnt. Es ist fast Weihnachten und für 11 Jahre habe ich schon die Nummer gespielt. Wonderful Days! Money.

tricky, tricky, tricky. Ready for takeoff. Okay, hör mal, Bochum, schon die ganze Zeit sind hier ganz viele Leute hier hingekommen und die haben gefragt, hör mal, spiel ein bisschen die alten Sachen. Also das heißt, habe ich eine Frage, seid ihr nicht zu müde dafür? Ah, das muss ein bisschen deutlicher. Seid ihr schon müde? Ja, ja. 1995, Love Parade, Berlin. So if you see the stars tonight, so if you see the stars tonight, then tell me what they say, and let me know how bright they are, and I will always pray. Ja, das waren richtig Zeiten. Also ich sehe schon, ich habe richtig Bock darauf. Heißt, wir gehen einfach weiter. Und wir singen alle zusammen. This one is dedicated to all the ravers in the nation. Haben wir eine Platte gemacht und die haben wir extra zu Weihnachten gemacht. Und die möchte ich gerne, als allerletzte möchte ich gerne spielen für euch. Aber erst Bochum. Show me your hardcore feelings. Die Hände, die gehen ein bisschen so von links nach rechts. Und dann singen wir aus voller Brust. Come show me your hardcore feelings with your vaping meanings, cause I don't know the way to groove. I've never learned to dance this fast, and I don't know how to move. Beats kicking hard and the beats kicking low, okay, I think it is you. Show me your hardcore feelings with your raving meanings, cause I Ja, genau die Hände. Wie die Dame da. Ja. Also ist das schon zu schnell für euch? Weil ich wollte, eigentlich wollte ich noch ein bisschen schneller gehen. Noch ein bisschen schneller, ja? Sollte das die letzte Platte sein. Aber, ich meine die letzte Platte, die letzte schnelle Platte. Weil ich sehe schon, dass die meisten Mädels hier, dass sie es nicht ziehen. Es geht zu schnell. Das heißt, wir müssen jetzt eine Platte spielen für die Männer hier. Ihr weiß schon. Yeah. Die Frauen, die dürfen mitmachen, natürlich. Kanonen. Ich weiß, wie das geht. So, die ganze Puff singt mit hier, hä? Yeah. Sing it! Yeah. Yeah. Everybody! Yeah. Ja, lekker. Yeah. Eine leckere Latte. Yeah. Yeah. Yeah! Zo! Ja. Also, wir haben noch, noch zwei T-Shirts hier. Für euch, extra. Und, also, da geht diese Platte richtig zu, so. So. Das ist die einzige Hit von Starspace, die wir noch nicht gespielt haben heute Abend. Und die zwei letzten T-Shirts gehen raus. Und wo ist Frank? Frank, der alte Kanone, wo bist du? Du sollst hier kommen, du Stricker! Oké. Dat is het eerste t-shirt. Zo. Ja, einfach dahin. Natürlich. Oh, du hast zwei. Eine jetzt und eine Freundin. Und deiner so ungefähr da. Ja. Fun!